SWR 2 Wissen. What's going on here? Hello? Who is that? Listen, I got to tell you something. What? Hightech-Modenschau im Heinz-Nixdorf-Museum, Paderborn. Leichtfüßig laufen zwei Männer auf die Bühne. Jung, dynamisch, smart. An der Wand hinter ihnen wabert eine Laserlightshow im Takt der Musik. Graue Hosen, Sportschuhe, voluminöse schwarze Jacken. Wirkt alles ganz schlicht, bis auf das Headset, das beide tragen. Eine Kombination von Kopfhörer und breitem Bügel, der einen winzigen Bildschirm direkt vor die Augen führt. Die Männer kommen nach vorn an den Bühnenrand, zeigen auf ihre linken Unterarme. Dort sitzen im Ärmel kleine PC-Tastaturen. Beheizbare Jacken und massierende Hemden. Ingenieure und Modeschöpfer erfinden intelligente Kleidung. Eine Sendung von Peggy Fuhrmann. Auftritt einer langhaarigen jungen Frau. Halbhohe Pumps, schwarzes knielanges Kleid, leuchtend rote Jacke, Mini-Kopfhörer im Ohr. Lächelnd tritt das Model direkt vor die Zuschauer. Öffnet mit der rechten Hand den Klettverschluss einer breiten Stofflasche im linken Ärmel und tippt ein paar Zahlen auf die darunter zum Vorschein kommende Handytastatur. Wild zucken die Laserlichtblitze, als nun ein Mann auf die Bühne joggt. In dickwattierter schwarzer Snowboarder-Kluft, die auf einem Ärmel große weiße Symbole zeigt. Für Start, Vorwärts- und Rückwärtsspulen, Stopp und Pause. Bedienelemente für einen MP3-Player. Aus dem Kragen ragen zwei dünne Kabel mit Mini-Kopfhörern. Ja. Die Klamotten fand ich eigentlich auch sehr hübsch. Manche waren sehr schön vom Design her, aber tragen würde ich nicht unbedingt. Ich nähe selber, ich würde mir das dann irgendwie in gewisser Weise umändern. Ich fand die Kombination von Technologie-Mode, sag ich jetzt mal, und Alltagsmode fand ich ganz gut, dass man beides kombinieren kann. Hinter den Kulissen lassen sich die futuristischen Klamotten genauer inspizieren. Ein Anbieter von Smart Clothes ist das Klaus-Steilmann-Institut für Innovation und Umwelt in Bochum und Cottbus, kurz KSI. Das private Textilforschungsinstitut arbeitet mit Mikroelektronikfachleuten verschiedener Universitäten zusammen. Sie wollen Geräte wie Handy, MP3-Player, GPS-Ortungssystem, Sprachcomputer oder auch einen kompletten PC möglichst elegant in die Kleidung integrieren. Wearable Computing ist natürlich sozusagen die Königsdisziplin aller oder das Königsprodukt aller tragbaren Elektronikteile, wo ich tatsächlich einen komplett funktionierenden PC habe. Schwärmt Dörte Hartmann, Managerin des Klaus-Steilmann-Institutes, und schleppt eine der schwarzen Jacken mit integriertem Computer herbei, die auf der Modenschau zu sehen waren. Dank seines kommunikationstechnischen Innenlebens bringt das gute Stück einige Kilogramm auf die Waage. Das Headset, die Kombination von Kopfhörer und breitem Bügel mit Mini-Bildschirm, ist über Kabel mit der Jacke verbunden. Tastatur und PC-Maus im Ärmel sind mit einer durchsichtigen Plastikfolie geschützt. In großen Taschen an der Seite und im Rücken stecken Festplatte und Akkus. So etwas wird schon eingesetzt, auch in der Berufsbekleidung, beispielsweise auf Montage oder so zur Wartungsarbeiten, und ist auch überall interessant, wo ich sehr komplexe Daten zur Verfügung haben muss, aber trotzdem die Hände brauche. Das heißt, ich habe im Prinzip, kann ich jetzt irgendwie ständig zum Laptop laufen und mir da die neuesten Daten herunterholen. Und da ist sowas also wirklich eine ganz spannende Sache. Für den täglichen Bedarf reicht auch die schlichtere Variante. Dörte Hartmann nimmt eine grau-schwarze Weste aus festem Stoff von Kleiderbügel. In Brusthöhe dieser Memory-Weste ist ein Mini-Mikrofon eingebaut. In einer Tasche steckt ein winziges Diktiergerät. Das ist auch einer unserer ersten Prototypen schon. Eine Weste, mit der ich mir entweder unterwegs kleine Nachrichten aufsprechen kann, oder ich sitze zum Beispiel im Auto und habe gerade nichts zum Schreiben und mir fällt etwas ein, oder ich telefoniere und müsste mir eine Telefonnummer notieren, und dann kann ich die mir hier auf dieser Weste unkompliziert aufsprechen. Das heißt, ich schalte sie ein, gehe dann auf Aufnahme und habe hier unten einen kleinen schwarzen Knopf, da kann ich mir jetzt eine Nachricht aufsprechen. Telefonnummer von Dörte Hartmann 0172 567 983. Wenn ich jetzt hier auf den Rückspulknopf drücke, gibt mir die Weste halt diesen Text genau wieder. Telefonnummer von Dörte Hartmann 0172-567-983. In alle mikroelektronisch aufgerüsteten Kleidungsstücke werden Materialien eingearbeitet, die den Träger vor elektromagnetischen Strahlen schützen. In der Regel handelt es sich um feine Silberfäden, die nicht spürbar und kaum zu sehen sind. Textil- und Elektronikproduzenten sehen in den Wearable Electronics eine Marktlücke. Doch ob sich tatsächlich viele Kunden für Jacken mit eingebautem Handy, GPS oder MP3-Player interessieren werden? Große Chancen dürften kommunikative Klamotten haben, die den Berufsalltag komfortabler oder einfacher gestalten. Dazu zählt, für eine bestimmte Klientel jedenfalls, der in die Jacke integrierte PC, aber auch die rote Jacke aus Mikrofaser, die Dörte Hartmann nun vom Kleiderbügel nimmt. In Brusthöhe ist ein Sensor angebracht. Daneben sitzt ein kleiner Hebel. Das ist eine neue Jacke, in die ein Gassensor integriert ist. Ich kann hier an einem kleinen Hebelchen den einschalten. Es leuchtet eine grüne Lampe, sodass man sieht, dass er aktiv ist. Wenn jetzt die Qualität der Luft unter ein bestimmtes Niveau absinkt, wenn eine erhöhte Schadstoffkonzentration von Kohlendioxid, Kohlenmonoxid oder ähnlichen Gasen in der Luft entsteht, dann gibt mir dieser Sensor ein Alarmsignal, sodass ich weiß, ich sollte schleunigst den Raum verlassen oder andere Schutzmaßnahmen einleiten oder je nachdem vielleicht auch einfach nur einmal das Fenster öffnen. Dörte Hartmann hält die Mine eines lösungsmittelhaltigen Filzstiftes direkt vor den Sensor, um den Einfluss gefährlicher Luftschadstoffe zu simulieren. Kurz darauf. Im zweiten Schritt kann das Ganze auch interessant werden für den Endverbraucher. Hier geht es beispielsweise um Allergiker, für die es besonders wichtig ist, immer reine Luft zu haben. Es geht auch darum, Menschen, die gerne sportlich draußen aktiv sind, im Sommer vielleicht vor Ozon zu warnen und auch vor anderen Schadstoffen in der Luft. Die meisten Wearable Computers sind noch nicht marktreif. Auf den Modenschauen präsentieren Designer und Ingenieure überwiegend Prototypen. Denn obwohl die elektronischen Bauteile in den letzten Jahren immer kleiner wurden, sind sie immer noch zu groß und zu schwer, um sie halbwegs elegant in die Kleidung zu integrieren. Außerdem stecken die elektronischen Elemente fast immer separat in speziellen Taschen, weil sie vor dem Waschen oder der Reinigung herausgenommen werden müssen. Bis Textilie und Technik eine wirkliche Einheit bilden, ist noch viel Entwicklungsarbeit zu leisten, sagt der Ingenieur Dr. Martin Rupp von den Hohensteiner Textilforschungsinstituten bei Stuttgart. Dort entwickeln Wissenschaftler verschiedener Disziplinen zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung in ganz Europa unter anderem Wearable Electronics. Eines der Hauptprobleme ist die Energieversorgung. Gut, im Moment ist es ja so, dass die elektronischen Systeme, die man in die Bekleidung einbringt, jeder seinen eigenen Akku mitbringt. Das Mobiltelefon zum Beispiel oder der MP3-Player oder der Discman. Da möchte man zum Beispiel über Solarzellen an der Bekleidung versuchen, die Laufzeit zu verlängern oder sogar solche Geräte direkt auch zu betreiben mit der Energie, die man dann dort herausbekommt. Es gibt bereits Jacken mit etwas sperrigen Solarzellen auf den Schultern. Diese Solarzellen speisen einen kleinen Akku, der in einer Tasche steckt. Und über einen Adapter lassen sich dann Mobiltelefon, GPS oder MP3-Player unterwegs aufladen. Man geht davon aus, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren Produkte auf jeden Fall auf den Markt kommen werden, mit integrierter, mit adaptierter Elektronik. Und das Ganze wird sich dann weiterentwickeln. Es sind Entwicklungen im Gange, zum Beispiel die Faser an sich als Energiespeicher zu gestalten. Wenn man die Systeme dann einmal in der Form zur Verfügung hat, in diesem Miniaturisierungsstadium, lässt sich natürlich auch an ganz andere Anwendungsfelder denken. Mikroelektronikingenieure und Textilhersteller suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, Faser- und Kommunikationstechnik zu einer Einheit zu verschmelzen. So etwa im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes Fiber Computing, an dem auch das KSI beteiligt ist. Dörte Hartmann erklärt das Zukunftsprojekt. Da geht es wirklich darum, dass Computerelemente wirklich auf die Faser aufgebracht werden, sodass ich eines Tages wirklich textile Flächen habe, die wie ein Minicomputer oder ein elektronisches Gerät funktionieren. Und gemeinsam entwickeln wir halt diese Fasern, auf die dann wirklich Computertechnik, also kleine Transistoren aufgebracht werden. Der Tragekomfort, dass ich die Technik quasi wirklich nicht mehr spüre, Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil. Ich habe sie halt wirklich in die Kleidung integriert. Und ein zweiter großer Vorteil ist, dass ich über diese Technologie ganz andere Möglichkeiten habe, weil ich die komplette Fläche nutzen kann. Das heißt, bei allen Anwendungen, also wir haben ja zum Beispiel die Solarzellen gesehen, die nur an der Schulter waren. Oder auch der Gassensor, der halt nur in einem kleinen Punkt ist. Wenn ich das Ganze jetzt auf eine ganze Fläche aufbringen kann, habe ich eine ganz andere Möglichkeit von Anwendung. Bühne frei für zwei hochgewachsene Frauen in rosa-weißem, leicht transparentem Outfit. An der Wand hinter ihnen erscheint kurz eine Leuchtschrift, Lifesaver. Ein Model trägt ein knappes Top und einen wadenlangen Rock. Das kurze Oberteil verdeckt halb ein breites Gurtband, auf dem in Abständen quadratische Metallstücke stecken. Wie ein Gürtel sitzt es unterhalb der Brust. Das zweite Model schreitet langsam im ärmellosen langen Kleid über die Bühne. Als Schmuck trägt sie am Oberarm einen auffällig breiten Reifen aus Gurtband und spiegelnden Metallquadraten. In den mit Metallstücken geschmückten Gurtbändern sitzen Sensoren, die den Blutdruck messen. Die Designerin wollte Geräte zur Überwachung von Körperfunktionen entwerfen, die wie Schmuckstücke wirken. Die Idee, Kleidung mit Sensoren zu versehen, stammt aus der Medizin. Ärzte und Ingenieure arbeiten an der Entwicklung von Wäsche, mit deren Hilfe sich Risikopatienten rund um die Uhr überwachen lassen, ohne dass die Kranken an Maschinen angeschlossen werden müssen. Der Mediziner Dr. Dirk Höfer von den Hohensteiner Instituten erklärt: Auf dem Markt ist bereits ein amerikanisches Modell, ein sogenanntes Life-Shirt, eine Weste, in der 7 verschiedene Sensoren untergebracht sind, um den Herzschlag zu kontrollieren, die Atemfrequenz beispielsweise, die Körperlage. Das ist ein sehr sperriges Modell. Die Sensoren sind noch sehr, sehr groß. Es ist natürlich auch noch sehr, sehr teuer. Und vor allen Dingen die Dateneingabe dann und die Weiterleitung dieser Daten muss noch persönlich durchgeführt werden. Das heißt, in Zukunft möchte man dann doch lieber Textilien entwickeln, die Sensoren beinhalten, die wesentlich kleiner sind und in der Tat passiv arbeiten können. Das heißt, 24 Stunden die Körperfunktion erfassen können und diese auch unabhängig vom Gesundheitszustand des Trägers dann beispielsweise an den medizinischen Dienst weiterleiten können. Auch Hersteller von Freizeitkleidung sehen einen Markt für sensorbestückte Textilien. Als besonders interessante Zielgruppe betrachten sie Jogger und andere sportlich Aktive. Man könnte diese Menschen künftig mit einer Fülle von Daten versorgen, während sie joggen, Marathon laufen oder andere Ausdauersportarten ausüben, schwärmt Dorte Hartmann. So etwas ist relativ leicht möglich, halt auch mit der Integration von bestimmten Sensoren, sodass ich dann tatsächlich die Geschwindigkeit und aus bestimmten Körperdaten und dem Puls zusammen kann ich dann wiederum Fettverbrennung, Kalorienverbrauch und so etwas ableiten. Und ich kann auch, was weiß ich, die Körpertemperatur erfassen und also aus all diesen Daten dann letztlich wieder Informationen für die Medizin auch bereitstellen, die natürlich aus all den verschiedenen Daten in der Verknüpfung auch ganz neue Informationen wiederum gewinnen kann. Gesundheit oder wellnessfördernde Produkte und Dienstleistungen finden trotz Wirtschaftsflaute reißenden Absatz. Kein Wunder also, dass auch Textilhersteller versuchen, dieses Marktsegment zu erobern. Mit Fantasie und Kreativität. So präsentierte eine Designerin auf der Hightech-Modenschau im Heinz-Nixdorf-Museum ein bodenlanges, sehr enges schwarzes Abendkleid mit Namen Joydress. In Taillenhöhe kommt ein Kabel aus dem Kleid, mit einer Art Fernbedienung am Ende. Der Clou? Im Rückenteil des Joydresses sind mehrere Elektroden befestigt. Sie sehen so ähnlich aus wie die eines EKG. Diese Vibra-Pads werden an bestimmten Punkten auf die Haut gesetzt. Auf Knopfdruck erhitzen sie sich und beginnen zu vibrieren. Die Trägerin erhält eine Art Elektro-Akupressur. Was hält ein Mediziner von massierenden Hemden und Kleidern, die eine Akupressur verheißen? Dirk Höfer zieht eine Augenbraue hoch. Ich habe davon gehört, ja. Wer das nötige Geld hat und wem es gefällt. Es geht wirklich um Wellness, das heißt um einfach eine Erhöhung des Wohlbefindens, dass ich einfach auch vielen Menschen, die im Stress sind, auch unterwegs solche Möglichkeiten bieten kann, dass sie halt sich unterwegs entspannen können, beziehungsweise halt auch im Berufsbereich während der Arbeit einfach dadurch auch eine erhöhte Leistungsfähigkeit erreichen kann. Verteidigt Dorte Hartmann vom Klaus-Steinmann-Institut solche vorgeblich oder tatsächlich das Wohlbefinden steigernde Bekleidung. Sie präsentiert gleich weitere Ideen. So hat das KSI Hemden entworfen, bei denen in die Fasern eingebaute Mikrokapseln nach und nach Duftstoffe freigeben, wie eine Art Aromatherapie. Und bereits im Handel sind Strumpfhosen, Tops und BHs, die Aloe Vera oder Ginkgo-Extrakte an die Haut der Trägerin abgeben. Professor Karl-Heinz Umbach von den Hohensteiner Instituten erklärt, das Problem bei diesen biofunktionellen Textilien ist, dass man die Wirkstoffe in Kapseln zum Beispiel aufbringt, die an der Faser oder in die Faser eingelagert sind. Und diese Kapseln öffnen sich durch die Hautfeuchte und geben den Wirkstoff frei. Und hier ist man immer noch am Arbeiten, wie man diesen Prozess optimieren kann. Vor allen Dingen auch, wie kann man das Textil wieder beladen. Denn wenn der Wirkstoff einmal freigesetzt wurde, dann ist er natürlich nicht mehr vorhanden und das Textil muss wieder aufgeladen werden. Und diese Probleme sind, kann man sagen, noch nicht gelöst. Alle Probleme nicht gelöst und da werden immer wieder Neuentwicklungen anfallen. Der Ökotest-Verlag hat die cremenden Strumpfhosen untersucht. Die Substanzen sind hautverträglich, urteilten die Ingenieure, beanstandeten aber, dass die Deklarationspflicht für Kosmetika nicht auch für Textilien gilt, die Cremes enthalten. Doch die Kunden müssten wissen, welche kosmetischen Zusätze ein Produkt enthält. Schließlich könnten bestimmte Inhaltsstoffe der Cremes und Gels bei Menschen mit entsprechender Disposition Allergien auslösen. Die cremenden Tops und Strumpfhosen sind die schlichte Version einer Kombination von Wirkstoff und Textilfaser. Denn Chemiker und Mediziner sind dabei, Textilien zu entwickeln, die dank integrierter medizinischer Wirkstoffe Hautkrankheiten behandeln. Der große Vorteil solcher medizinisch wirksamen Textilien, sie können die kranke und oft stark juckende Haut eines Patienten kontinuierlich mit einer heilenden oder zumindest lindernden Salbe versorgen. Ich denke, ein erster sehr, sehr wichtiger Schritt wäre es, zu einem medizinischen Textil zu kommen, das Harnstoff beispielsweise abgeben kann, das Linolsäure abgeben kann oder vielleicht auch Softkortikoide, um die zahlreichen Hauterkrankungen besser zu behandeln und vor allen Dingen die Patienten in ihrem Bedürfnis ständig nachzukrämen auch entlastet. Harnstoff wirkt ja rückfeuchtend auf die Haut. Corticoide können die Entzündung der Haut minimieren. Das heißt, mit diesen Textilien könnte man eine Vielzahl von Hauterkrankungen, Berufsdermatosen und dergleichen mehr Neurodermetikern helfen. Nicht permanent cremen zu müssen, sondern über das Tragen einer Textilien zu einer relativ konstanten Wirkstoffabgabe in die Haut zu gelangen, damit den Hautzustand zu verbessern. Noch sind solche Textilien nicht im Handel. Denn noch ist es den Forschern nicht gelungen, die Wirkstoffabgabe zu dosieren. Also, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob die von der Optik schon so ungefähr zusagt oder eher nicht. Ja, da bin ich noch uninteressiert. Ich sage mal schwarz, egal. Da kann man nichts falsch machen. Genau diese Gorilla-Bahn. Allerdings halt hier ohne viele zusätzliche Features, also ohne Unterarmbelüftung, ohne extra Taschen. In einem Geschäft für Outdoor- und Sportlerbekleidung. Der Fußboden der weitläufigen Halle ist aus groben Holzdielen. Vom Band kommt Vogelzwitschern und entlang der Gänge stehen große Kübel mit Pflanzen. Das rustikale Ambiente weckt Erinnerungen an Naturerlebnisse. Doch bei den Textilien triumphiert die Chemie. Polyester und Polyurethan, Nylon und Mikrofaser. Immer wieder auf neue Weise verarbeitet und mit neuen Eigenschaften ausgestattet. Polyester etwa lässt sich heute so fein spinnen, dass es 60 Mal dünner ist als ein menschliches Haar. Weil die Faser Feuchtigkeit sofort vom Körper weg nach außen transportiert, besteht Funktionswäsche für Sportler in der Regel aus diesem extrem schnell trocknenden Hightech-Polyester. Baumwolle dagegen saugt sich mit Schweiß voll und bleibt dann nass. Oft ist Funktionswäsche inzwischen auch mit Substanzen versehen, die Schweißgeruch mindern sollen. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Geruchsbindende Textilien beruhen auf der Aufbringung von sogenannten Cyclodextrinen an die Textilfaser. Das sind Zuckerringe aus 6 bis 8 Glukosemolekülen, die einen hydrophoben Kern haben und die alle Geruchsmoleküle, die meistens hydrophober Natur sind, in sich binden bis zur nächsten Wäsche und doch wieder freisetzen. Antibakterielle Textilien, die Geruch reduzieren können, haben einen anderen Wirkmechanismus. Wie der Name schon sagt, greifen sie oder hemmen das Wachstum von Bakterien. Bakterien sind ja in der Hautflora maßgeblich an der Produktion des körpereigenen Geruchs beteiligt. Die Ausrüstung beruht auf die Einbringung von antibakteriellen Stoffen, meistens während des Spinnprozesses. Das sind Silberzeolite, zum Teil auch Triclosan. Diese bekannten antibakteriellen Stoffe diffundieren dann zu einem geringen Ausmaß aus der Faser heraus in einen bestimmten Umfang um die Faser herum und können doch ihre antibakterielle Wirkung dann entfalten. Bei Silber beruht sie beispielsweise darauf hin, dass die Membran von Bakterien zerstört wird. Frische Garantie verheißen die Etiketten solcher Textilien oder eine Wirkung als Geruchskiller. Doch Cyclodextrine absorbieren Gerüche lediglich von der Faser. Körpergeruch verhindern sie nicht. Das heißt im ungünstigen Fall, das Hemd bleibt duftig frisch, doch der Träger riecht nach Schweiß. Anders wirkt eine antibakterielle Ausstattung. Der Unterschied besteht meines Erachtens darin, ob Sie vorhaben, Essensgerüche beispielsweise, denen Sie ausgesetzt sind, zu reduzieren oder Zigarettenqualm, dann wäre die Cyclodextrin-Ausrüstung sicherlich vorteilhafter. Wenn ich hingegen eine Person bin, die sehr stark schwitze, eine sehr starke Produktion von Körperschweiß habe mit sehr starker Aktivität von meinen eigenen Hautkeimen, dann könnte ein Unterhemd mit antibakterieller Wirkung hier bessere Effekte erzielen. Der Ökotest-Verlag ließ Funktionswäsche testen, die mit antibakteriell wirkenden Substanzen ausgerüstet wurde. Resultat? Bei manchen Artikeln fehlt eine Deklaration des Zusatzstoffes. Das sei vor allem dann bedenklich, wenn Textilien den Bakterienstopper Triclosan enthalten, kritisierten die Ökotest-Ingenieure. Denn Triclosan ist eine Chlorchemikalie, die durch den Produktionsprozess mit Dioxin verunreinigt werden kann. Wenn sich Triclosan aus dem Stoff löst, könnte es unter Umständen Chlorakne verursachen. Wissenschaftler der Hohensteiner Institute wiederum haben untersucht, wie gut eine antibakterielle Ausstattung mit Silberionen wirkt. Ergebnis: Keime werden nur reduziert, wenn die Textilien sehr eng am Körper anliegen, der Stoff also Schweiß aufnehmen kann. Demnach ist es unsinnig, locker geschnittene T-Shirts, Pullis und Oberhemden mit antibakterieller Ausstattung zu versehen. Doch all das hält der Handel bereit. Ebenfalls getestet haben die Hohensteiner den Tragekomfort der mit Silberfäden ausgerüsteten Textilien. Wichtig bei dieser Funktionswäsche für Jogger ist vor allem, dass sie Schweiß schnell vom Körper weg nach außen transportiert. Die Hohensteiner Forscher untersuchten deshalb, ob die Ausstattung mit Silberfäden die Schweißaufnahme der Hemden beeinflusst. Professor Karl-Heinz Umbach, der Leiter der Untersuchung, zeigt zwei Stoffproben. Um das Ergebnis zu demonstrieren, tropft Umbach Wasser auf die beiden Stoffproben. Dann sehen Sie, wie schnell dieser Tropfen bei der guten Konstruktion aufgesaugt wird und daneben die Konstruktion, die wir als negativ bewertet haben. Sie sehen, die Schweißtropfen stehen hier und können nicht weiter transportiert werden. Das heißt, bei der schlechten Konstruktion hat diese Ausrüstung eine wasserabweisende Wirkung und das bedeutet eben auch, der Schweißtransport ist gehemmt. In dieser Konstruktion würden Sie schon bei geringer körperlicher Anstrengung einen sehr unangenehmen Feuchtestau erleiden, bei der anderen Konstruktion nicht. In die Kleidung eingewebte Silberfäden lassen sich auch für medizinische Zwecke nutzen. Bereits im Handel ist entsprechend ausgerüstete Hygieneunterwäsche für ältere Menschen, die unter Inkontinenz leiden. Außerdem können solche Textilien Neurodermitis lindern. Die Haut der Erkrankten zeigt sehr häufig eine Sekundärinfektion mit einem bestimmten Krankheitskeim. Er verhindert, dass die Entzündungen abheilen. Silberionen bekämpfen diesen Keim wirkungsvoll. Rosemarie Riedel, die Pressesprecherin der Hohensteiner Institute, zeigt ein speziell für Neurodermitis-Kranke entwickeltes T-Shirt. Es ist silbergrau und sehr fein gewebt. Man sieht, es ist jetzt nach außen genäht, die Nähte sind außen, also es ist Absicht, einfach damit für den Kranken dann nicht noch ein zusätzlicher Reiz entsteht durch Nähte, die auf den wunden Hautpartien aufliegen. Und wenn Sie es anfassen, merken Sie, es fühlt sich sehr kühl an. Man sieht auch, es hat so einen leichten Silberglanz, das ist tatsächlich mit richtigen Silberfasern ummantelt, das Material, die einzelnen Textilfasern. Und die haben eben diese kühlende Wirkung, gleichzeitig werden diese Bakterien im Zaum gehalten. Und man kann zwar da nichts gegen das eigentliche Krankheitsbild der Neurodermitis tun, das ist ja nach wie vor ein Thema, was man nur, sag ich mal, von den Symptomen her behandeln kann, aber der Juckreiz wird dadurch schon erheblich gemindert. Muss halt alles auch entsprechend eng anliegen, dass die Wirkung eben nur im direkten Kontakt dann auch besteht. Warum mich das auch nicht mal richtig mit diesem Plastik da gefüttert? Ich verstehe das gerade da den Preis recht. Der Outdoor-Spezialist ist gut besucht. Vorwiegend von sportlich gekleideten Männern. Weibliche Kunden sind dagegen kaum zu sehen. Das Angebot ist riesig. Besonders viele Kunden drängen sich vor Kleiderständern mit Jacken und Anoraks, die sehr spezielle Eigenschaften aufweisen. Sie sind atmungsaktiv, wind- und wasserdicht oder halten besonders warm. Manche präsentieren auch völlig neue Wirkprinzipien. So gibt es beispielsweise winddichte Jacken, die sich beheizen lassen. In den Stoff sind Carbonfäden eingesponnen, die mit Hilfe von Akkus erhitzt werden können. Gedacht sind solche Jacken für Menschen, die sehr lange großer Kälte ausgesetzt sind, wie etwa Extrembergsteiger. Ebenfalls neu, so Dörte Hartmann. Ja, es gibt zum Beispiel diese Stoffe, diese Face-Changing Materials, die halt so einen gewissen Temperaturausgleich schaffen, wenn ich halt viel zwischen Wärme und Kälte herumlaufe. Also da gibt es verschiedene Anwendungen. Letztendlich sind natürlich auch diese ganzen Funktionsmaterialien, gehen ja auch in Richtung Klimaregulierung oder dass einfach der Tragekomfort erhöht wird. Als Face-Changing Materials bezeichnen Textilhersteller Stoffe, in die winzige Paraffinkapseln eingearbeitet wurden. Bei Wärme wird das Paraffin flüssig und nimmt dann Körperwärme des Trägers auf. Bei Kälte dagegen verfestigt es sich und gibt die gespeicherte Wärme wieder ab. Neu im Angebot sind schließlich auch Anoraks, die der Träger wie eine Rettungsweste aufblasen kann. Je mehr Luft die Jacke enthält, desto besser wärmt sie. Wird dem Träger dagegen zu warm, kann er über ein Ventil wieder Luft ablassen. Angesichts von Outdoor-Textilien mit so verschiedenen und ausgeklügelten Funktionen kann man wohl behaupten, dass in dem Spruch »Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung« noch nie so viel Wahrheit steckte wie heute. Aber es ist halt mal Geschmackssache. Da kann man nichts reinknüpfen, ne? Kann man nichts reinknüpfen, also beziehungsweise nicht wirklich rein integrieren. Die intelligente Kleidung von heute besitzt verwirrend viele und unterschiedliche Eigenschaften. Active Comfort Fabrics und Omni-Dry Technology verheißen die Etiketten. Oder Polartec Power Dry, Outlast Faser, Air Vantage. Dazu kommen künftig noch kommunikationstechnisch aufgerüstete Smart Clothes oder Wearable Electronics. Wie nur sich entscheiden? Da war es doch früher einfacher, als man im Sommer nur kühle Baumwolle und Seide an die Haut ließ, im Herbst zu Leder griff und sich im Winter in wärmende Wolle hüllte. Beheizbare Jacken und massierende Hemden. Ingenieure und Modeschöpfer erfinden intelligente Kleidung. Sie hörten eine Sendung von Peggy Fuhrmann.